Lektion 14. Die Presse. Björn Heidemann und Anita Schiller arbeiten kurz vor Redaktionsschluss einer Göttinger Zeitung an zwei kürzlich eingetroffenen Berichten. Na Anita, alles klar? Nichts ist klar. Ich bin müde, der Artikel ist langweilig und ich finde einfach keine passende Schlagzeile. 10 Minuten hast du noch. Ach, hör bloß auf. Willst du mich ärgern? Nein, ganz im Gegenteil. Kann ich dir helfen? Ich bin mit meinem Artikel fertig. Worum geht's denn? Der 6. Einbruch bei einem leitenden Angestellten der Göbau KG. Immer bei demselben? Nein, immer bei einem anderen Angestellten. Das hört sich ja stark nach Spionage an. Wie meinst du das denn? Na, das sieht doch so aus, als ob da jemand bei der Göbau was herausfinden will. Ja, ich habe mir auch schon überlegt, was die Einbrecher dort wohl suchen. Leider stehlen sie immer nur Wertsachen und keine Papiere. Na, da liegt doch der Hase im Pfeffer. Ich bin mir sicher, die Göbau gibt der Polizei gar nicht an, dass Papiere gestohlen worden sind, weil sie keine Schlagzeilen über Industriespionage lesen wollen. Meinst du? Ist doch durchaus im Bereich des Möglichen. Wie viele Minuten habe ich noch? 7. Was für eine Schlagzeile hast du denn bis jetzt? Einbruch beim Göbau-Prokuristen. Das ist ja wirklich zum Gähnen. Fällt dir vielleicht was Besseres ein? Wie wär's mit mysteriöser Einbruchserie bei Göbau setzt sich fort? Am liebsten würde ich schreiben, was hat Göbau in den Privathäusern zu verbergen? Damit hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber das geht leider nicht. Pure Vermutung ohne Fakten. Was hältst du von mysteriöse Einbrecher suchen die Göbau zum 6. Mal heim? Göbau-Einbrüche gehen weiter. Nein, wie wär's mit was suchen Einbrecher bei Führungskräften der Göbau? Das impliziert eine Intrige, aber verstößt nicht gegen journalistische Objektivität. Ist zwar ein bisschen lang, aber immerhin. Ach ja, ich könnte mir den ganzen Tag lang Schlagzeilen ausdenken. Schon wieder ein Anfall von Größenwahn. So berauschend sind deine Einfälle auch wieder nicht, mein Lieber. Soll ich dir mal meinen Artikel vorlesen? Hast du den schon abgegeben? Da kommt schon der Chef. Na, was ist? Fertig? Ja, die fleißigsten Göttinger Journalisten warten schon auf Sie. Hier unsere heutigen Beiträge. Prima. Na, dann machen Sie mal Feierabend für heute. Bis morgen. Tschüss. Sag mal, sollten wir nicht mal bei der Polizei nachforschen, was da eigentlich bei der Göbau los ist? Das macht schon der Jens. Das wage ich zu bezweifeln. Sonst würde er doch nicht so einen langweiligen Bericht abliefern. Doch, doch, er ist ganz mit Nachforschungen beschäftigt. Darum schreibe ich den Bericht für ihn. Normalerweise macht er sowas doch selber. Ach, sieh mal einer an. Kollege Schiller und Kollege Altdorf spielen Detektiv. Na und? Das ist völlig normale Journalistenarbeit. Was willst du eigentlich? Das betrifft dich doch überhaupt nicht. Pure Neugier, Anita. Nichts als pure Neugier. Der wichtigste Instinkt eines Journalisten. Wie spät ist es eigentlich? 6:15. So ein Mist, jetzt habe ich meinen Bus verpasst. Komm, ich fahre dich nach Hause. Liegt sowieso auf meinem Weg. Na, Anita, alles klar? Nichts ist klar. Ich bin müde, der Artikel ist langweilig und ich finde einfach keine passende Schlagzeile. Zehn Minuten hast du noch. Ach, hör bloß auf. Willst du mich ärgern? Nein, ganz im Gegenteil. Kann ich dir helfen? Ich bin mit meinem Artikel fertig. Worum geht's denn? Der 6. Einbruch bei einem leitenden Angestellten der Göbau KG. Immer bei demselben? Nein, immer bei einem anderen Angestellten. Das hört sich ja stark nach Spionage an. Wie meinst du das denn? Na, das sieht doch so aus, als ob da jemand bei der Göbau was herausfinden will. Ja, ich habe mir auch schon überlegt, was die Einbrecher dort wohl suchen. Leider stehlen sie immer nur Wertsachen und keine Papiere. Na, da liegt doch der Hase im Pfeffer.